Kapitel 80 Partizip 1 Beispiel: Da schwimmt ein Elefant. Oh, ein schwimmender Elefant. Oh, ein schwimmender Elefant. Oh, ein schwimmender Elefant. Und jetzt sieh: Da schwimmt ein Elefant. Oh, ein schwimmender Elefant. Da landet ein Flugzeug. Oh, ein landendes Flugzeug. Da brennt ein Baum. Oh, ein brennender Baum. Da singt eine Katze. Oh, eine singende Katze. Da fliegt ein Stern. Oh, ein fliegender Stern. Da joggt ein Opa. Oh, ein joggender Opa. Da spricht ein Vogel. Oh, ein sprechender Vogel. Da fährt mein Bus ab. Oh, ein abfahrender Bus.